Bildnis los! Bildnis los! Bildnis los von meinen Fesseln! Bildnis los! Bildnis los von meinen Fesseln! Bind mich los von diesen Fesseln. Warum wirkt die Welt so hässlich? Warum bin ich nur gestresst? Mische ich mich unter Menschen? Jeden Tag hab ich zu kämpfen mit der Last meiner Gedanken. Keinem kann ich erzählen, um welche Dinge sie sich handeln. Es sind düstere Visionen vom Untergang der Erde. Und seit meines Lebens laufe ich neben Verboten, die diese Welt begleiten. Und sie kreisen um die Leichen, die meine Wege pflastern. Jeder hat ein Laster, doch das Laster, das seid ihr. Ich fahre mit einem Laster in die Menge, bis ihr daran krepiert. Es geht alles den Bach runter durch den achtlosen Umgang mit der Natur, und die Zeiger auf der Uhr stehen kurz vor Stunde Null. Und ich hab es langsam satt, einfach nur zuzusehen, wie ihr auf der Welt so lebt. Generationen nach euch wird es nicht mehr geben. Die Ausbeutung des Planeten schreitet immer mehr voran. Aussichtslose Situation, die man nicht abändern kann. Selbst wenn man es versucht, bleibt es nur bei dem Versuch. An deinen Händen klebt das Blut von Tieren und Pflanzen. Viel zu viele Chancen wurden von euch nicht genutzt. In euren Bunkern sucht ihr Schutz, dabei seid ihr selber schuld. Ihr seid die Schmiede eures Glücks, doch das Glück kehrt nicht zurück. In einer Welt wie die eure will ich nicht mehr leben. So fern von Garten Eden schmecken alle Äpfel bitter. Denker und Dichter, Henker oder Richter, Zivilisationsvernichter auf dem fahlen Pferd mit der Krone und dem Schwert, bis ihr euch niederwerft vor dem Schöpfer eures gottverdammten Verderbens. Bind mich los. Bind mich los. Tief in meinem Kopf, tief in der Seele, viele Probleme, die mich so plagen. Dachte, ich könnte doch wählen, doch wählte am Ende die falsche Entscheidung für ein Leben ohne Sorgen. Tief in meinem Kopf, tief in der Seele, viele Probleme, die mich so plagen. Dachte, ich könnte doch wählen, doch wählte am Ende die falsche Entscheidung für ein Leben ohne Sorgen.